Ina und Martin fahren gemeinsam im Auto. Hey, der hat sie wohl nicht mehr alle. Hast du das gesehen, Ina? Der ist bei Rot über die Ampel gefahren. Ja, Martin. Reg dich nicht auf. Du bist lustig. Das war total gefährlich. Da standen Kinder an der Ampel. Also, das gibt's doch nicht. Der Typ hat ja einen Vogel. Überholt trotz Gegenverkehr. Martin, bitte, reg dich nicht so auf. Ich rege mich gar nicht auf. Ich stelle nur fest. Hey, der tickt wohl nicht richtig. Pass auf, Martin, bremst!